WDR 5. Neugier genügt. Das ist kein Männergesangsverein in der baskischen Hauptstadt San Sebastian. Ich bin eingeladen im Männerkochclub Aitzaki. Singen gehört hier neben Kochen einfach dazu. Die Kochclubs, auf Spanisch Sociedades Gastronómicas, sind eine baskische Besonderheit und geschlossene Gesellschaften. Eigentlich haben Fremde und Frauen keinen Zutritt. Mein Türöffner ist Mitglied Hans, den ich kurz nach meiner Ankunft in San Sebastian durch Zufall kennengelernt habe. Der Doktor der Philosophie, den es vor über 20 Jahren von Friesland hierhin verschlagen hat, erklärt mir, wie die Chocos, so heißen die Clubs auf Baskisch, einst entstanden sind. Nachdem die Fischer nach langer Zeit auf See wieder zu Hause waren, störten sie ihre Frauen bei ihrer Hausarbeit. Und die Frauen hatten nach 3 Tagen die Schnauze voll, haben die Männer auf die Straße geschickt. Und dann haben sie sich da frustriert wiedergefunden und haben gesagt, was machen wir jetzt? Und dann nach einer Weile haben sie gesagt, Mensch, jeden Tag in die Kneipe zu gehen und muss da, weiß nicht, wie viel Weine zu trinken, wird teuer. Also nehmen wir ein eigenes Lokal und dann kaufen wir in der Bodega Wein ein. Und so sind diese Clubs entstanden. 1870 wurde die Union Artesana als erste Sociedad in San Sebastian gegründet. Heute sind über 12.000 der knapp 200.000 Einwohner Mitglied in einem der über 130 Chocos. Während Hans referiert, nähert sich von hinten ein Mann, der sein kleines Bäuchlein unter einer Schürze versteckt. Gemma Alberdi ist der Clubpräsident. Sein Haar ist grau und kurz, sein Blick hinter der Brille wach. Der 63-Jährige muss eine wichtige Mitteilung machen. Die Männerkochclubs sind nicht entstanden, weil die Männer Machos sind, sondern sie sind eher eine Konsequenz des Matriarchats. Dann zieht sich der Präsident wieder zurück in den hinteren Teil des Raumes. Hier ist die Küche aus Edelstahl untergebracht, das Herzstück eines jeden Kochclubs und bestens ausgerüstet. Mit mehreren Kochstellen, Kühlschränken und Öfen. Im vorderen Teil des Raumes wird an langen Tischen zusammen gegessen und gefeiert. Die Einrichtung ist eher gemütlich rustikal. Mehr Vereinsheim als Restaurant. Doch was zählt ist ein Gemeinschaftsgefühl, wie man es wahrscheinlich sonst so selten erleben kann. Ne? Also eine ganz, ganz tolle Sache. Und eben nichts Elitäres. Heißt, Fischer oder Arzt kochen gemeinsam. Und von Mitte 20 bis über 90 Jahre ist jedes Alter dabei. Präsident Gemma Alberdi legt mir den Arm um die Schulter und klärt mich über die Regeln, die Norma Basicas, auf. Keine Frauen am Herd, keine Gespräche über Politik und Frauen. Diese Themen sind verboten. Sonst gibt es nur Streit. 120 Mitglieder hat der Club Aitzaki. Das berühmteste war der baskische und international bekannte Bildhauer Eduardo Chillida. Dessen tonnenschwere Metallskulpturen stehen auf den Klippen am Meer oder auch vor dem Kanzleramt in Berlin. Stirbt ein Mitglied oder tritt zurück, kann sein Platz neu vergeben werden. Vitamin B ist dabei alles. So kam auch Hans vor Jahren in den Club. Über die beste Zubereitung der Speisen fachsimpeln die Männer mit großer Leidenschaft. Mai Lacoste, um die 70, gibt den Experten in puncto Fisch. Fisch musst du mit Gefühl zubereiten. Behandeln wie eine Frau. Mit viel Zärtlichkeit und Liebe. Den Eigengeschmack herauskitzeln. Nicht zu viel Hitze. Und keine schweren Soßen. Den besten Fisch machst du, wenn du die Gelatine herauslöst, die unter der Haut steckt und die den speziellen Geschmack ausmacht. Bei Seehecht oder Kabeljau zum Beispiel. Man darf den Fisch in Olivenöl nicht zu heiß machen, mittlere Temperatur. Dann die Pfanne in langsamen, runden Bewegungen kreisen lassen. Wir nennen das Kreisen Pil-Pil. Die Gelatine löst sich und du bekommst eine feine Soße, die die Konsistenz von Mayonnaise hat. Während 2-3 Männer am Herd zaubern, arbeiten die anderen zu oder decken wie ich den Tisch und genießen. Am Ende eines Kochabends werden die Unkosten für Zutaten, Getränke, Gas und so weiter zusammengerechnet und auf alle Mitglieder, an diesem Abend 10, umgelegt. Mein Drei-Gänge-Menü mit Wein, Kaffee und Schnaps kostet mich knapp 18 Euro. Am nächsten Tag will ich mir San Sebastian etwas näher anschauen. Es geht am alten Fischerhafen vorbei, über elegante Brücken, über den Urumea-Fluss, breite Boulevards mit herrschaftlichen Häusern im Jugendstil und Art Deco, durch Parks und über die Plaza de la Constitución, wo die Balkone der Häuser Nummern tragen. Logenplätze von einst, als die Gebäude des mondänen Seebades noch Teil der Arena waren, in der Toreros Stieren den Todesstoß versetzten. Auf dem Weg zum Strand treffe ich Miquel, im Neoprenanzug, braun gebrannt, barfuß und mit Brett unterm Arm. Das ist typisch für die Stadt und für die Bewohner ganz normal. Du ziehst deinen Wetsuit an, surfst kurz, wenn du einige Stunden frei hast, und danach gehst du wieder zur Arbeit oder an die Uni. Unter Insidern aus der ganzen Welt gilt San Sebastian als Surf City. Ich schlendere durch die schachbrettartig angelegten Gassen der Altstadt, die nach einem verheerenden Brand 1813 völlig neu aufgebaut wurde. Die Theken in vielen Bars biegen sich unter Tellern, voll mit kleinen Happen. Pinchos heißen die Köstlichkeiten, die ich mir näher anschauen und probieren möchte. Ich fühle mich angesichts der Vielfalt überfordert. Das scheint auch Anna zu bemerken, die neben mir steht. In allen Bars findest du auf dem Tresen die Pinchos, die es gibt. Die sind kalt und du nimmst dir welche, du magst. Auf der Tafel an der Wand stehen die Pinchos, die man warm essen kann. Die werden für dich extra gekocht und kommen direkt aus der Küche. Ob Anchovies auf Weißbrot, kleine Fischfilets mit geschmolzenem Käse, Chorizo neben Antipasti aus allerlei Gemüse oder kleine Burger gefüllt mit Mini-Gürkchen und heimischem Rindfleisch. Pincho-Bars sind für Leckermäuler ein Paradies. Es ist kurz nach Feierabend. Es herrscht dichtes Gedränge. Normalerweise verbringen wir wenig Zeit in einer Pincho-Bar. Wenn wir uns mit Freunden treffen, sind wir in dieser Bar zum Beispiel 20 Minuten. Dann gehen wir zur nächsten. Wir sind eigentlich ständig unterwegs. Für uns sind Pinchos normalerweise kein Mittag- oder Abendessen. Das ist nur Fastfood oder ein Appetithäppchen, bis wir zum richtigen Essen ins Restaurant oder nach Hause gehen. Anna sagt dem Kellner am Tresen, was wir verzehrt und getrunken haben, und wir bezahlen. So läuft das hier. Vertrauen wird großgeschrieben. Weiter geht's in die nächste der 148 Pincho-Bars, die es alleine in der Altstadt von San Sebastian gibt. Tür an Tür buhlen die Bars mit ihren Kreationen um Gäste. Jedes Jahr messen sie sich in einem Wettbewerb mit den köstlichsten und originellsten Häppchen. Wirt Juan erklärt mir, worauf es bei einem guten Pincho ankommt. Das Entscheidende ist die gute Qualität der Zutaten. Dann brauchst du einen kreativen Koch, der sein Handwerk versteht und die Zutaten zusammensetzt. Unsere Produkte für die Pinchos kommen alle aus der Region. Das Rindfleisch ist von einer jungen baskischen Kuh. Die Pilze wachsen hier. Der Fisch wird vor der Küste gefangen. Der Käse kommt auch von baskischen Erzeugern. Anna möchte mir von Gilda erzählen. Die kennt in San Sebastian angeblich jeder. In einer Pincho-Bar, die wievielte habe ich vergessen, zeigt Anna auf einen Teller. Das ist die erste Kreation eines Pinchos, quasi die Geburt der Pincho-Kultur. Davor gab es nur ein Stück Käse oder Fleisch oder Wurst. In den 50er Jahren begann man, die verschiedenen Zutaten zusammenzustellen und etwas Neues zu kreieren. Benannt wurde der Pincho nach Gilda, einem Kinofilm mit Rita Hayworth in der Hauptrolle. Als Gilda verkörperte sie eine Frau, die sehr feurig war, exotisch, erotisch. Schau dir dieses Pincho an. Es ist grün. Und wenn wir auf Spanisch über Sex reden, sagen wir übersetzt, das ist grün. Das Pincho ist grün wegen der Peperoni drauf. Würzig. Daher stammt der Name. San Sebastian ist umgeben von Bergen, die Ausläufer der Pyrenäen. Dort fahre ich hin und möchte Edurne Passarban treffen. Die 41-Jährige ist für die sportverrückten Basken eine Art Nationalheilige. Alle 14 Achttausender der Welt hat die Extrembergsteigerin bezwungen. An einer kleinen Hütte nahe des Nationalparks Aralar wartet sie bereits. Sie ist groß gewachsen, hat ein sympathisches Lächeln. Ihre schwarzen, halblangen Haare verstecken sich unter der Kapuze ihrer Funktionskleidung. Ihr Händedruck ist fest. Heute haben wir leider keinen klaren Tag, sonst könntest du da hinten das Meer sehen. Da drüben bei den Häusern rechts habe ich lange gelebt. Und wenn du dich umdrehst, siehst du den großen Berg. Der heißt Chindoki und sieht aus wie das Matterhorn in der Schweiz. Ich habe den Berg schon oft bestiegen. Bis zum Gipfel sind es nur 900 Meter, aber der Chindoki macht es dir nicht leicht. Viele Alpinisten kommen hierher und versuchen es. Dahinter liegt der Nationalpark Aralar. Im Sommer ist alles voller Schafe und Pferde. Ich bin oft im Nationalpark, um zu laufen, mich vorzubereiten, bevor es zu den höchsten Bergen der Welt geht. Dieser Ort hat etwas ganz Besonderes, Magisches für mich. Das wollte ich dir zeigen. Wir wandern los. Das Geröll knirscht unter unseren Schuhen. Und Edurne, was übersetzt Schnee heißt, erzählt mir etwas über das Wesen der Basken, die im Rest Spaniens als sehr eigen gelten. Nicht nur wegen ihrer Sprache, die manchmal so klingt, als würde man rückwärts sprechen, oder dem beliebten baskischen Wettkampf, schwere Steine weit zu werfen. People who started to live here many, many years ago, 300 or 400 years ago. Die Menschen, die sich vor vielen, vielen hundert Jahren in dieser entlegenen Region niedergelassen haben, lebten als Hirten in den Bergen oder als Fischer an der Küste. Der Kontakt zur Außenwelt war gering. Wegen dieser Abgeschiedenheit haben wir uns mit uns selbst beschäftigt und manche kulturellen Eigenarten entwickelt. Im Baskenland haben wir sehr große Familienverbände. Die Beziehungen untereinander sind sehr eng. Wir lieben das Essen, unsere Musik. Und manchmal, wenn ich im Ausland bin, habe ich wie viele Basken sehr großes Heimweh. Ich weiß, für andere ist das schwer zu verstehen. Du musst hier geboren sein, um so zu fühlen. Aufgewachsen ist die Alpinistin in Tolosa, einer Kleinstadt nicht weit von hier. Als 14-Jährige wird Edurne Mitglied in einem Bergsteigerverein. Davon gibt es im Baskenland sehr viele. Als Mädchen ist die heute 1,80 Meter große und selbstbewusst auftretende Passarban oft krank, ein Sorgenkind. Das Klettern gibt Edurne Selbstbewusstsein. Und so meistert die studierte Maschinenbauingenieurin später die schwierigsten Routen und höchsten Gipfel. Die Pyrenäen, Alpen oder Anden. Und schließlich die Gebirge des Himalaya. Du bist auf 5.000 bis 6.000 Metern Höhe. Es wird sehr schnell dunkel. Ich laufe ein bisschen durch das Camp. Es ist sehr kalt und du fühlst, wie die Kälte in deinen Körper kriecht. Du hörst ein bisschen Musik oder lauschst der Stille und ich weiß nicht warum. Plötzlich passiert etwas mit dir und du beginnst zu weinen. Du wirst von großen Gefühlen überwältigt. Du hast das Gefühl von absoluter Freiheit. Du willst mehr davon. Besteigungen weiterer Achttausender wie des Lhotse oder des Annapurna folgen. Die Alpinistin wird schnell zum Star in der von Männern dominierten Extrembergsteigerszene. Große Sponsoren finanzieren Edurnes Expedition. Spanische Medien stilisieren die attraktive Baskin zur Königin der Todeszone oder zu Passarban, dem Supervibe. Kamerateams sind hautnah dabei, als die Alpinistin am Achttausender K2 der vielen das Leben gekostet hat, zweifelt, kämpft und erschöpft den Gipfel erreicht. Beim Abstieg zieht sich Edurne schwere Erfrierungen zu und überlebt nur durch eine Rettungsaktion. Zwei ihrer Zehen werden amputiert. Als eine von drei Frauen weltweit hat sie alle Achttausender bezwungen. Bis heute kann Edurne Passarban auf 21 Expeditionen zurückblicken. Viele schwierige Momente hat sie gemeistert und große sportliche Erfolge erzielt. Aber die Berge haben auch ihren Tribut gefordert. It's true that I live very close of the death because I lost it many, many friends in my life. Ja, ich habe dem Tod schon mehrere Male in die Augen geschaut und habe viele, viele Freunde in meinem Leben verloren. Durch das Klettern. Das klingt vielleicht hart, aber der Tod ist Teil unseres Lebens. Wir werden geboren, um eines Tages zu sterben. Und den Teil in der Mitte, die Geschichte, muss jeder selber schreiben. Sie kann in ein dünnes Buch passen oder in ein dickes. Ich möchte mit meinem Leben ein dickes Buch schreiben. Zurück in San Sebastian. Nirgendwo auf der Welt gibt es, hochgerechnet auf die Bevölkerungszahl, eine größere Dichte an Michelin-Sternen. In die Gourmet-Hauptstadt pilgern internationale Spitzenköche, um sich inspirieren zu lassen. An einer Hochschule, dem Basque Culinary Center, geben berühmte Sterneköche ihr Handwerk und Wissen an die nächste Generation weiter. Eine einzigartige Einrichtung. Statt lecker Haute Cuisine zu schlemmen, verdonnert mich Sternekoch Enrique Fleischmann zusammen mit den anderen 20 Studenten und Studentinnen zunächst aber zum Babymöhrenschälen. Each week we choose one ingredient. For example, this week is vegetables. Jede Woche wählen wir eine Zutat aus, die wir ausgiebig behandeln. Diese Woche zum Beispiel lernen wir alles über Gemüse aus der ganzen Welt. Welche Sorten es gibt, wie man sie am besten zubereitet. Nächste Woche ist Schwein unser Thema. Danach kommt die Kuh dran und so weiter. In 6 Monaten lernen wir alles über alle Zutaten, die es gibt. In der top ausgestatteten Küche kochen die Studenten in Zweierteams 2-mal die Woche Rezepte, die sich die Sterneköche ausgedacht haben. An diesem Tag stehen unter anderem Cannelloni aus gelierten Kohlblättern oder Couscous aus Blumenkohl mit Lamm auf dem Plan. Enrique Fleischmann nimmt sich für jeden alle Zeit der Welt. Zum Ende des Unterrichts muss ein Gericht in einer halben Stunde fertig sein. Das wird mit dem Sternekoch Probe gegessen und bewertet. Nicht schlecht, das kann man essen, aber es ist noch kein Meisterwerk. Es muss mehr sein als okay. Es muss perfekt sein. Dafür arbeiten wir hier hart. Neben dem praktischen Teil besuchen die Studenten Vorlesungen. In einem Forschungszentrum können neue Koch- oder Anbautechniken studiert werden. Außerdem im Angebot Psychologiekurse, in denen die späteren Küchenchefs den richtigen Umgang mit Mitarbeitern oder Gästen lernen oder erfolgreich ein Unternehmen zu führen. Die Lehrmeister der Hochschule sind einige der berühmtesten Köche der Welt. Stars wie Ferran Adrià, Michel Brass oder Dan Barber. Mehr Prominenz geht nicht. Ob deshalb aus jedem Student ein Sternekoch wird? Enrique Fleischmann hat da seine eigene Meinung. You've been hearing about Messi, the soccer player. Messi and Ronaldo, no? Du kennst Messi und Ronaldo, zwei der besten Fußballspieler der Welt. Ronaldo trainiert ständig, geht ins Fitnessstudio und will immer besser werden. Messi ist ein Naturtalent, ein bisschen faul manchmal, aber genial. Auch in der Küche hast du 2 Arten von Köchen. Der eine versteht, wie man aus einem Gericht den besten Geschmack zaubert. Der andere muss studieren, hart arbeiten, um ein ganz gutes Ergebnis zu bekommen. Es wird auf Spanisch gelehrt. Deswegen sind viele Studenten aus Lateinamerika. Aber auch der Rest der Welt ist vertreten. Nach 4 Jahren haben die jungen Talente ihren Bachelor in der Tasche. Dazwischen können Praktika in den Restaurants der Sterneköche absolviert werden. Die 8.000 Euro pro Jahr, die das Studium an Gebühren kostet, müssen aber erstmal aufgebracht werden. Ich stehe neben Felipe aus Ecuador. Während der 27-Jährige das Gemüse auf den Teller drapiert, erklärt er, wie er das Geld zusammenbekommen hat. Als für mich klar war, dass ich hier auf diese Universität gehen wollte, habe ich sehr viel gearbeitet, um das Geld für den Flug und das Studium zu verdienen. Ich muss ganz viel lernen, damit sich die Investition auszahlt. Felipe möchte nach dem Studium zurück nach Ecuador und dort eine Revolution anzetteln. Kulinarisch. Mein letzter Tag in San Sebastian. Es zieht mich ans Meer. Zum wohl schönsten Stadtstrand Spaniens. den die Einheimischen La Concha, Muschelbucht, nennen. Langsam versinkt die Sonne am Horizont. Auf der Uferpromenade, die mehrere Kilometer der Form eines perfekten Halbmondes folgt und von zwei Hügeln flankiert wird, sind viele Jogger und Liebespaare unterwegs. Kinder spielen Fußball am Strand, Schwimmer nehmen ein letztes Bad. Und irgendwo an diesem Abend treffen sich Männer zum Kochen. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.